Ein anderer Karl May, ein bislang unerhört populärer Trivialromancier, der vor dem Glockenschlag des neuen Jahrhunderts nach kaum bemerkter Vorwarnung ein eindeutig symbolisch-pazifistisches Spätwerk vorlegt und damit Freund wie Feind aus der Fassung geraten lässt. Gewiss, noch gibt es Kara Benemsi, den Reisenden in deutscher Sache, dem nichts unmöglich ist, aber jetzt betritt er als christlicher Wanderer die Szene, der seine Gegner statt zur Strecke auf den rechten Weg bringt. Wer darüber lächeln wollte, ginge fehl, denn dem Autor, der einst brennend gern Missionar geworden wäre, ist es mit dem Bekehren heiligster Ernst. Und auch der Skeptiker muss zugeben, nichts wirkt dabei gezwungen. Alles scheint ganz natürlich abzulaufen. Vielleicht ist das die Erklärung. Man weiß bei May nie, wo bei ihm das Physische in das Metaphysische übergeht. Und gerade darin liegt seine Force. Es ist also gar nicht leicht zu behaupten, dass man Karl May gelesen und verstanden habe. Noch schwerer ist es, ihn zu kritisieren. Ja, es ist fast gefährlich zu nennen, weil der Ruhm, den man sich hierbei zu erjagen hofft, sich schon nach kurzer Zeit in das Gegenteil verwandeln kann. Es ist da schon so manches blamable Wort gesprochen worden. Eine überraschende Feststellung des gewissenhaft orientierten May-Zeitgenossen Max Dietrich, mittlerweile über 80 Jahre her und, neu hervorgeholt, unverändert aktuell. Aufs solchermaßen umrissene Glatteis konnte nämlich geraten, wer vierbändig mit Karl May ins Reich des silbernen Löwen fuhr, auf nichts weiter eingestellt als ein recht kurzweiliges Reiseabenteuer, wie bereits gehabt. Und dann wie auf ein Geheimzeichen diese Kehrtwendung um 2x90 Grad. »Du bist Old Shatterhand«, fragte er. »Ich habe diesen Namen von meinem Freunde Jafar gehört.« »Ich war es«, antwortete ich ruhig, aber bestimmt. Er machte, als er hörte, dass ich sein Präsens in das Imperfektum verwandelte, eine Bewegung der Verblüffung. Dann fuhr er fort, »Du bist Kara Benemsi, Effendi.« »Ich war es«, erwiderte ich abermals. »Bist es nicht mehr? Beides nicht mehr?« »Beides nicht mehr«, nickte ich. »Seit wann? Sag es mir.« »Seit diese beiden Namen das geleistet haben, was sie leisten sollten. In diesen zwei Namen habe ich denen, die es lösen wollen, ein Rätsel aufgegeben, aus dessen Tür das von seinen psychologischen Fesseln befreite Menschheits-Ich hervorzutreten hat. Dieses so viel verachtete und so grimmig angefeindete Ich in meinen Büchern hat allen denen, welche Ohren haben, von einer neuen, unahnten Welt zu erzählen, in welcher Leib, Geist und Seele nicht ineinander geschachtelt sind, sondern nebeneinander stehen und miteinander wirken. Dieses so oft verspottete und so leidenschaftlich verhöhnte Ich in meinen Werken war nicht die ruhmeslüsterne Erfindung eines wahnwitzigen Ego-Erzählers, der unglaubliche Indianer- und Beduinengeschichten schrieb, um sich von den Unmündigen und Unverständigen beweihräuchern zu lassen. Sondern über alle Maßen unglaublich ist nur die Blindheit derer gewesen, die sich in den ihnen erwünschten Irrtum hineinlogen, dass diese meine Bücher nur zur vagen Unterhaltung der unerwachsenen Jugend, nicht aber ganz im Gegenteil, für die geistigen Augen klar und ruhig denkender Leser geschrieben seien. Das musste natürlich den Angreifern als starker Tobak vorkommen und war doch lediglich die Quintessenz einer eleganten Generalabrechnung, die Karl May seit 1897 durch sein Hauptwerk im Reiche des Silbernen Löwen mit all den Leuten vornahm, die ihn geärgert hatten. Arno Schmidt, der vorlaute, unbestechliche, kommentierte es so. Die zwei ersten Bände, ganz der bis zum Überdruss geläufige Gobelinbunte und flache, unerbittliche Wechsel von Raufereien und Vergebungen. Vielleicht im Fieber erträglich zu lesen. Das Genre ist alt. Happel. Nun aber beginnt eines der allermerkwürdigsten Schauspiele. In solchem Umfang literarisch ohne Parallele. Und so erscheinen sie, alle mit Turbanen versehen. Auf den 1200 Seiten. Die Gegner und Freunde, alle in Burnus und Heik. Kindlich ergötzt und boshaft erfindet man Decknamen, zum Teil entzückend in ihrer Bitterhaftigkeit. Sich selber kann man auch einmal herzhaft rühmen. Und die Feinde werden nach alter, guter Dante-Sitte in die Höllentöpfe gesteckt, die am dichtesten am Feuer stehen. Das uralte Kind Mai war ganz in seinem Element. Und der Schussseufzer eines geplagten Literarhistorikers, es würden noch mehrere Germanistengenerationen an diesen dicken Löwen zu verdauen haben, ist nicht übertrieben. Und die seinerzeitige Öffentlichkeit? Sie schwieg strafend, ignorierte Werk und Meister, der sich für die deutschen Begebenheiten im persischen Gewande bei einer stark ominösen Universitas Germana Americana, Chicago, den Ehrendoktor holte. Trostpflaster für die Quittung nach so unangenehmen Aufrichtigkeiten wie dieser. Ob es wohl in der Geistes- oder Seelenwelt ebenso Schatten gibt wie in der Welt der Körper? Was meinst du wohl, Effendi? Natürlich gibt es sie. Und wie denkst du dir das? Stelle dir etwas Geistiges oder Seelisches ans Licht, um es zu sehen. So wird sich sofort entsprechende Schatten einfinden. Hinter jeder Tugend steht dann das betreffende Laster, welches eine ganz genaue, aber kehrseitige Nachahmung aller ihrer Vorzüge ist. Hinter der Sparsamkeit erscheint dann der Geiz. Hinter der Freigiebigkeit die Verschwendung. Hinter der Wahrheitsliebe die grobe Rücksichtslosigkeit. Hinter dem edlen Erwerbssinne der ordinäre Betrug und Diebstahl. Hinter der Vorsicht die Feigheit. Hinter dem Mute die Unbedachtsamkeit. Hinter der Beredsamkeit das Schwätzertum. Hinter der Verschwiegenheit die Starrköpfigkeit. Aber ich sehe auch noch andere Schatten stehen. Die brutale Tyrannei hinter der segensreichen Macht. Das Schmeichlertum hinter dem Gehorsam. Die Empörung hinter der Freiheit, den Mord hinter der Notwehr, die Scheinheiligkeit hinter der Frömmigkeit, die Schleicherei hinter der Demut, die Prahlsucht hinter der Selbsterkenntnis, den Vagabunden hinter dem Wanderer, den Verleumder hinter dem Richter. Soll ich noch weiter fortfahren? Das Groteske an der ganzen Geschichte war, dass derselbe Autor, der seinen Silberlöwen zwischendurch mal für 5 Jahre auf Eis gelegt hatte, in eben dieser Schnaufpause völlig andere Töne anschlug. Bücher schrieb, die Himmelsgedanken hießen, am Jenseits und Friede auf Erden. Er konnte sich's leisten. Das eine verriet das andere nicht.